Angst, negativ zu sehen, ist nicht richtig. Ich möchte nie mit jemandem arbeiten, der keine Angst kennt. Okay? Dann bin ich Ihr Mann. Gehen wir vorwärts, dann drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Yeah!

Wechsel dich da gerne ständig. Ja, wir auch. Ich heiße Rauschgift. Ja, wir auch. Thank you. Mein Vater. 1,50. Solche Arme und ein Schwanz wie ein Präriehengst. Den habe ich nur einmal schief angesehen und buff hat er mir eins in die Fresse gehauen, wie Jake LaMotta. Als ich 5 Jahre alt war, da hat er mich so oft angebrüllt, dass ich dachte, mein Name sei Arschloch. 3-mal hat er mir die Nase gebrochen.